You know, when I was really young, I did not like the... Als ich noch sehr jung war, mochte ich das überhaupt nicht. Ich wollte, dass alle gleich sind. Believe the same, think the same, act the same. Das gleiche Glauben, das gleiche Denken, dasselbe Tun. Pray the same way. Auf dieselbe Weise beten. Let everybody become the same powerful man, woman of God. Lasst uns alle die gleichen mächtigen Männer und Frauen Gottes werden. You know, but then as I began to mature and grow in the Lord, I realized diversity is beautiful. Aber dann, als ich reifer wurde und im Herrn wuchs, erkannte ich, dass Vielfalt schön ist. So for me, I have really come to love and appreciate the diversity in the body. So habe ich die Vielfalt des Leibes wirklich lieben und schätzen gelernt. Think about it. Denk darüber nach. Debbie and me are so diverse. Debbie und ich sind so unterschiedlich. And it enriches each other. Und das bereichert uns gegenseitig. Daniel and me are very diverse. Daniel und ich sind sehr unterschiedlich. Es ist unglaublich schön, ihn als Teil des gleichen Leibes zu haben. Mit ihm zu arbeiten, zu gehen, zusammen zu sein. Ich bin an einen Punkt angelangt, an dem ich Vielfalt feiere. Ich denke an Vinicius, den Geschäftsführer von Brazilian Kids Care. Wir denken unterschiedlich, wir arbeiten unterschiedlich, wir fühlen unterschiedlich. Ich genieße es sehr, mit ihm zu arbeiten und ich feiere seine Andersartigkeit. Aufgrund meines Verständnisses vom Leib bin ich in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Herzen zu dem Schluss gekommen. I think a healthy body has to be diverse and celebrate its diversity. Ein gesunder Leib muss vielfältig sein und seine Vielfalt feiern. Celebrando essa diversidade em meu corpo. Denk darüber nach. All of us have the clear, we've made the clear decisions. Wenn wir alle eine klare Entscheidung treffen würden, Jesus is the head. Jesus ist das Haupt. He's the farmer of the field. Er ist der Ackerbauer. Esse fazendeiro dessa lavoura. He's the God and inhabits the temple. Er ist der Gott, der den Tempel bewohnt. He's the authority of the family of God. Er ist die Autorität der Familie Gottes. So what would happen? Was würde passieren? We would all focus on him and suddenly we would love our diversity. Wir würden uns alle auf ihn fokussieren und plötzlich würden wir unsere Vielfalt lieben. We would honor the function that we have. Wir würden die Funktion, die wir haben, ehren. Instead of always striving to have a higher position. Anstatt immer zu versuchen, eine höhere Position zu bekommen. Das brachte eine unglaubliche Freude und eine unglaubliche Befreiung in meinem Leben. Jetzt kann ich Menschen vertrauen, die anders als ich denken und fühlen. Ich kann mich begeistern, weil sie Dinge sehen, die ich so nicht sehen würde. Wenn wir in unserer Schule des Prophetischen sind, Daniel opens his mouth and speaks, there is depth that I can only dream of having. Und Daniel spricht, dann gibt es Tiefen, von denen ich nur träumen kann. It's like, oh man, that's beautiful. Es ist wie, oh Mann, das ist wunderbar. I look at Debbie and I said, look at that guy. Ich sage zu Debbie, schau dir diesen Kerl an. When Matthäus begins to teach, you know, he teaches from an angle and from a way that I can't. Wenn Matthäus zu lernen beginnt, lehrt er aus einem Blickwinkel und auf eine Art und Weise, wie ich es nicht kann. So, we have come to the place where we understand the body must have diversity, otherwise it's a cripple. Wir sind so weit gekommen, dass wir verstehen, der Leib muss Vielfalt haben, sonst ist er ein Krüppel. Oder ein Monster. Just one big eye. Nur ein großes Auge. Also Leute, lasst uns verstehen, die Gemeinde ist ein Leib und Vielfalt soll man feiern, nicht bekämpfen. Think about just this one aspect. Denk nur über diesen einen Aspekt nach. Ich hatte nie wirklich, so dachte ich. Never really had any creativity in me. Ich war nie wirklich kreativ. Das war natürlich eine Lüge. Weißt du, Debbie ist kreativ. Aber ich konnte nie malen oder zeichnen oder etwas Ähnliches machen. Ich wollte irgendwie immer so sein, aber ich hatte es nicht. So really, I never cared about art. Ich interessierte mich also nie für Kunst. One day Debbie actually said to me, God is creative and everybody is created in his image, so everybody is creative. Einmal sagte Debbie zu mir, Gott ist kreativ und jeder, der nach seinem Bild erschaffen wurde, ist kreativ. She said, you don't have to be able to paint. Sie sagte, du musst nicht malen können. She said, look when you cook, how creative you become. Sie sagte, schau, wie kreativ du beim Kochen geworden bist. Du kreierst deine eigenen Rezepte, die sind so fantastisch. So look, because for many, many years I did not believe that I would be creative. Weil ich also viele, viele Jahre lang nicht glaubte, dass ich kreativ bin, here's what happened. Geschah Folgendes. I did not appreciate creativity in others. Ich wusste die Kreativität der anderen nicht zu schätzen. Do you know what? Und weißt du was? Once I understand that diversity has to be celebrated, sobald ich verstanden habe, dass Vielfalt gefeiert werden muss, konnte ich als Leiter die kreativen Menschen im Leib freisetzen. Also ließ ich die kreativen Tänzer wie verrückt tanzen. Ich ermutigte Debbie in der Versammlung zu malen, während ich predigte. Oder während der Anbetungszeit. Plötzlich wurden wir in unseren Versammlungen so verrückt, so außerhalb des Rahmens, so schön. Weil wir an die Vielfalt glaubten und sie feierten. In Amerika gründeten wir einen prophetischen Traumauslegungshauskreis. Ich sag dir was. Ich denke, wir waren 8 Leute. It was so unique. Es war so einzigartig. I remember we had this tall young guy with long hair and a pitbull. Ich erinnere mich, wir hatten einen großen jungen Mann mit langen Haaren und einen Pitbull. Er hatte den schönsten Namen. Daniel. Er war einfach so ungewöhnlich, er war so verrückt und doch war er so prophetisch. And, you know, his wife, they were very young couple. Das war ein sehr junges Ehepaar. His wife was a sweet, gentle, quiet girl. Seine Frau war ein süßes, sanftes, ruhiges Mädchen. So we were a group that were mixed together in really crazy diversity. Wir waren also bunt zusammengemischt und eine wirklich verrückte Mischung. Every week we met to interpret prophetic dreams of other people. Jede Woche trafen wir uns und legten prophetische Träume für Menschen aus. And do you know what? It was so beautiful. Can I tell you why? Das war so wunderschön. Weißt du warum? Because everybody allowed to be who they were. Weil jeder so sein durfte, wie er war. So everybody had a piece of the revelation and we interpreted the dreams. So hatte jeder einen Anteil an der Offenbarung und wir interpretierten die Träume. My people made the church learn to celebrate diversity in the body. Oh Leute, möge die Gemeinde lernen, die Vielfalt im Leib zu feiern. And always focus on the head from whom growth comes. Und sich immer auf das Haupt fokussieren, von dem das Wachstum ausgeht. We would be a body that's functioning well and expresses Jesus well in this world. Dann wären wir ein Leib, der gut funktioniert und Jesus in dieser Welt gut widerspiegelt. So, let's go back to my original statement that I started this whole series. Kehren wir also zu meiner ursprünglichen Aussage zurück, mit der ich diese Serie startete. As long as you are still intimately connected and walking perfect love and let Jesus express himself. Solange ihr immer noch eng miteinander verbunden seid, in vollkommener Liebe wandelt und Jesus sich durch euch ausdrückt. So, I think a lot of meetings are great meetings, but it's not really church. Ich denke also, dass viele Versammlungen zwar großartig, aber keine wirkliche Gemeinde sind. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link